Ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wir sind heute Nacht frei. Das heißt, wir haben eine freie Themensendung. Ihr könnt anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Ganz einfach. Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Markus ist der Erste heute Nacht. Hallo. 24 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Was ist dein Thema? Ja, ich wollte erstmal ein ganz großes Kompliment zu deiner Sendung machen, wie das wir alle machen. Dankeschön. Aber ist auch irgendwie verdient. Danke sehr. Auf jeden Fall, ja, weil euch hat mal vor einer ganzen Weile jemand angerufen, der wollte zu einem Pornofilm-Casting gehen. Ja. Der hat sich jetzt nicht wieder gemeldet anscheinend, aber ich war mal bei sowas und dachte mir, da kann ich sozusagen mal einspringen und das von der Geschichte erzählen. Gerne, ja. Wie kam es denn überhaupt dazu? Ja, ich habe da eine Anzeige in der Marabo gesehen. Also die Marabo ist ein Begriff, glaube ich. Ja, uns hier ja, aber vielleicht in München nicht gerade. Ja gut, also es ist so eine illustrierte, so eine Stadtmagazin wie Prinz oder Oxmox oder sowas. Genau. Und da war unter Jobs halt ein Angebot zur Agentur sucht und so weiter, halt doch relativ eindeutig. Mhm. Und ich mir gedacht, ja, ich rufe da mal an. Mhm. Und dann habe ich mich da also gemeldet und das ist auch nicht weit von hier. Und die sagten, ja, komm mal vorbei, hat man dich mal gesehen und dann können wir mal eventuell einen Termin für ein Casting machen. War das eine schwule Pornoproduktion oder eine hetero? Das war prinzipiell eine Hetero-Porno-Produktion. Eine Hetero, ja. Mhm. Also die, sagen wir mal so, die wollten erstmal so generell casten. Mhm. Mhm. Und ja, auf jeden Fall bin ich dann da also hin und habe mich mit denen gesprochen und denen gefiel ich wohl auch ganz gut. Mhm. Und dann gab es also einen Casting-Termin. Mhm. Wie lief denn überhaupt, Markus, das Gespräch ab mit den Leuten? Was haben die so gefragt? Auch eigentlich gar nicht viel. So, warum willst du das machen und was stellst du dir so vor? Und ich dachte ja, mehr oder weniger, was sieht dir so an? Und dann haben die halt gesagt, ja, wir machen also hauptsächlich Hetero- und Bi-Produktionen, manchmal auch ein paar schwule Produktionen. Mhm. Und im Grunde genommen hat sich eigentlich schon fast darin erschöpft. Ja. Und dann halt noch so Formalitäten, so wo und wie und was überhaupt. Und die haben ja auch, wie es im anderen Anrufer gesagt wurde, gesagt, ja, das kostet 100 Mark. Mhm. Und zwar haben die auch gesagt, warum? Und das klang auch für mich relativ eingängig. Mhm. Und zwar, dass da im Prinzip nicht jeder vorbeikommt und da jetzt sich irgendwie ein, sage ich jetzt mal, exhibitionistisches Nachmittag macht. Und das Geld gibt es wieder, wenn man entweder genommen wird oder nicht genommen wird. Also da warte ich jetzt noch, aber ich... Also, auch wenn man nicht genommen wird, kriegt man das Geld wieder? Ja, das Geld kriegt man auf jeden Fall wieder, das ist so fundmäßig. Also vorgestreckt sollte das werden. Sozusagen vorgestreckt. So, jetzt hattest du dann einen Termin zum Casting. Ganz genau. Was passierte da? Ja, da hatte ich mir also auch schon so überlegt, ja, was läuft da jetzt? Ich hatte also gefragt, ja, wie ist denn das? Und die meinten, ja, da kannst du dich so ein bisschen produzieren, da wird dann auch eine Frau sein, die dir dabei hilft. Mhm. Hat mich dann davon irgendwie neugierig gemacht. Markus hat erstmal gut geduscht vorher. Ganz genau. Ja. Saubere Socken angezogen, schöne Unterhose und dann ab die Post. Ganz krass. Ja. Da bin ich da also hin. Ja. Das war in so einer Art Industriegebiet, zu einem von diesen modernen Hallen. Ja. Da war also so ein bisschen was abgeteilt, ich weiß nicht, ob permanent oder so, also so mit so Gipswänden und so. Ja. Und da gab es dann also auch so ein kleines Büro und ein bisschen Bad und da standen also alle möglichen Leute rum. Und ich dachte mir jetzt erst, du bist hier richtig, sieht irgendwie nicht aus dem Pornocasting. Mhm. Aber das war es dann also doch. Was genau geschah? Ja, da war also dann eine andere, sag ich jetzt mal, eine Frau, die auch gecastet werden sollte. Mhm. Und dann wurde uns also so mehr oder weniger so ganz locker klar gemacht, ja, ihr seid die beiden Leute, die dann nachher gecastet werden. Mhm. Und wir sind schon mal so ein bisschen miteinander bekannt und ja, wir sind hier noch nicht ganz fertig. Die waren also so ein bisschen spät dran und es sollten später noch andere Leute kommen. Auf jeden Fall waren die jetzt noch dabei, da aufzubauen. Mhm. Auf jeden Fall habe ich mich mit der Frau da so ein bisschen unterhalten und ja, also so gezwungenen Smalltalk im Prinzip. Mhm. Irgendwann standst du dann mit dieser Frau nackt in einem Studio? Nee, eben nicht, sondern es kam dann irgendwie jemand vorbei und meinte, ja, jetzt fällt euch mal aus euren Sachen raus. Mhm. Und wir casten euch zuerst mal alleine, dann gemeinsam. So, da drüben kann man auch duschen. Ja. Auf jeden Fall war dann halt zuerst die Frau dran. Das war halt so ein bisschen so, ja, so ein bisschen Gespräch und Tanzen in Dessous und später nackt und sowas. Und da konntest du zugucken werden? Ja, das war alles so ganz offen. Da also die Frau stand dann alleine da in dem Studiobereich, vor einer Kamera? Nee, das war so, da war so eine Ecke so aus so zwei grauen Wänden aufgebaut, die da so ein bisschen den Raum bildet und mit einem Stück Fußboden unterlag, also da, wo halt niemand ansonsten reinzulaufen hatte. Mhm. Und ansonsten stand da halt so auf drei Seiten alles drumrum. Klar. Mhm. Aber vor einer Kamera, ne? Vor einer Kamera, ganz so, genau. Jetzt hat die Frau sich da ein bisschen produziert. Genau. Sie hat nackt getanzt oder weiß ich was. Ganz genau. Irgendwann kamst du dran. Was passierte? Ja, dann war ich dran. Da war bei mir auch so ein bisschen so Gespräch und Plauderei und ein bisschen Tanzen und sowas. Mhm. Und hat dir das was ausgemacht, dann vor so vielen Leuten da nackt zu tanzen? sagen wir so, also weniger als ich dachte. Man kommt irgendwie auf den Geschmack. So. Schon während die Frau da tanzt. Also hat dir das gut gefallen? Ja. Ich gehe mal davon aus, dass in so einem Studio bestimmt 20 Leute, Bühnenarbeiter, Beleuchter, nee, Kabel... Nicht so viele, aber vielleicht so 10. Lass es 10 sein, das reicht dann ja auch noch aus. Ja. Die Szene ist ja schon ein bisschen... brisant, ne? Das ist mal gar nicht so wahr. Markus steht dann da nackt im Adamskostüm und tanzt. Das ist dann eigentlich gar nicht so wahr, muss man sagen. Ja, also was? Die verschwinden einfach. Ja, was musstest du weitermachen? Auf jeden Fall, ja, also dann sind wir, war das halt auch irgendwann zu Ende, dann sind wir gemeinsam vor die Kamera geholt worden. Mhm. So irgendwie auch so ein bisschen... Musst du dir eine Nummer vorführen? Ja, so in etwa. Das ist ja die entscheidende Frage jetzt. So in etwa, also nicht so, wie man sich jetzt vorstellt, sondern das war halt so ein bisschen so improvisierter Dialog, muss etwas statt gewesen sein. Mhm. Auf jeden Fall halt dann mit so ein bisschen Rumknutscherei und so, was so mehr oder weniger sich entwickeln lassen. Mhm. Und dann kam halt so ein vorgefertigtes Programm, da mussten wir, oder sollten wir halt verschiedene Sachen machen, mhm, die halt wir mehr oder weniger auch dann so nacheinander abgehakt haben, also im Zusammenschnitt dürfte es ziemlich vollständig gewirkt, mhm, haben. Also was musst du dir machen, welche Sachen denn? Ja, waren im Prinzip so kurze Penetrationsszenen, mhm, könnte man sagen. Also auch nicht... Ist es dir denn gelungen, in dieser ungewöhnlichen Umgebung mit diesen Menschen, die dich da angeschaut haben, eine Erektion zu bekommen? Da hatte ich auch zuerst so meine Befürchtung, ach doch, das klappt dann eigentlich ganz gut. Das klappte. Und es klappt dann auch mit der Frau mehr oder weniger sexuell zu verkehren? Das klappte alles ganz gut. Hat die Frau dir auch dich oral befriedigt? Am Ende hatten wir dann so den, ja, also so die Abschlussszene sozusagen. Ja. Wobei das auch nur so dann eigentlich eine ganz kurze Szene war. Also mhm, ich war mehr oder weniger selbst. Und dann halt zum Schluss für die Kamera so ein paar Sekunden lang. Aber du bist zu einem Orgasmus gekommen? Ja, ich habe es dann doch noch mit etwas Mühe geschafft. Mit Mühe geschafft? Ja. Was war das für ein Gefühl, in der Öffentlichkeit, quasi in der Öffentlichkeit, einen Orgasmus zu bekommen, der dann auch noch gefilmt wird? Also du wirst jetzt lachen, aber es war so nach dem Motto, Gott sei Dank geschafft. Gott sei Dank, ich lachte überhaupt nicht. Also. Denn es war also so, dass ich meine... Okay, ich könnte das alles nicht, was du damit gemacht hast. Also jetzt so mit irgendwie angegeistert und sonst irgendwas, das klappte eigentlich ganz gut, aber dann mit Orgasmus, das wurde doch irgendwie schwierig und ich habe mir da doch etwas einen abgekämpft. Ja, aber es hat geklappt und du hast die ganze Szene überstanden. Im Endeffekt habe ich dann doch überlebt. Bist du jetzt Pornostar? Oder auf dem besten Wege dazu? Ich weiß es nicht, also mal gucken, was die jetzt machen. Wann war denn das? Das war Freitag vor einer Woche. Ach, so frisch ist das alles noch. Mhm. Ja, also die wollen sich so in drei Wochen, ja, also in 2 bis 3 Wochen melden. Das heißt also jetzt diese nächste Woche werde ich was davon hören. Die 100 Mark stehen noch aus. Ja gut, die aber du hoffentlich ich muss sagen, selbst wenn ich die nicht wiederkriege, war das irgendwie als Erfahrung wert. Warum will Markus 24 denn Pornodarsteller werden überhaupt? Hm. Ja, das habe ich mich auch schon fast ein bisschen gefragt. Solltest du eigentlich auch, ja. Ja, die Sache ist einfach die, also es ist irgendwie, würde ich sagen, eine ganz interessante Sache, die man so als, sag ich jetzt mal so, als junger Mensch noch machen kann. Was hast denn du bisher gemacht? Ich studiere. Was studierst du? Ich studiere Sport und Englisch. Sport und Englisch, ja. Und das Studium sollte natürlich nicht leiden darunter? Nee, nicht so wirklich. Und andererseits wird das Studium natürlich auch dann hoffentlich da so ein bisschen finanziert. Also ich habe jetzt nicht vor, das zum Broterwerb zu machen. Was meinst du, was demnächst dann die Leute grölen, wenn du in einen Hörsaal kommst, die gerade deine neueste Produktion gesehen haben? Na, ich weiß nicht. Ja, aber im Ernst jetzt, ist das nicht ein ganz wichtiges... Kriterium, was man bedenken muss, dass du dann quasi in die Öffentlichkeit mit deinem Körper, mit deiner Sexualität gehst, macht dir das nichts aus? Das macht mir eigentlich jetzt nicht so wirklich viel aus. Ich meine, ich muss sagen, ich halte erstens, sage ich jetzt einfach mal so ganz blöd, so mein Wiedererkennungswert bin ich so wahnsinnig hoch. Mhm. Und zweitens, also... Täusch dich da mal nicht. Ich meine, das meinst du, wie viele Leute Pornos gucken? Ja gut, ich meine, das ist mir klar, aber ich meine, ich glaube auch so, dass ich da mit mehr oder weniger eigentlich unter vielen bin. Mhm. Und auch, ich meine, es wird mir eigentlich, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel ausmachen. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich da jetzt gar nicht noch was von höre, oder? Natürlich wird natürlich die Kohle auch ein Aspekt sein bei dir, ne? Wie bitte? Die Kohle wird ein Aspekt sein. Ja, da wollte ich gleich noch drauf kommen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, denn bei mir ist irgendwie mit Förderung oder BAföG oder sowas einfach gar nichts. Mhm. Somit ist es entschuldigt, dass du das dann machst. Ja, ich meine, ich kann... Unser eins trug Zeitungen aus und putzte Flugzeuge. Markus geht als Pornodarsteller, um sich ein Studium zu finanzieren. Ich meine, ich kann später immer noch sagen, ja, ich war jung und brauchte das Geld. Ja. Wie viel verdienst du denn da? Hat man dir irgendwas schon gesagt? Also das kommt drauf an. Ich habe da bisher eigentlich keine so wirklich klaren Vorstellungen, aber das sind wohl doch... schon jetzt, sage ich mal so, für ein paar Wochen Arbeit so eine etliche 1000 Marks Betrag. Davon gehe ich auch aus, ja. Also, na gut, die konkreten Zahlen kannst du ja noch nicht wissen. Also ich, die werden mir gesagt worden, so, also für eine Woche Arbeit kommen dadurch auch schon so an die 1000 bis 2000 Mark rüber. Mhm. Und du wärst bereit, alle möglichen Produktionen zu machen, also auch Bi-Produktionen oder schwule Sachen? Also sagen wir mal so, dass der Sexarbeit ist mir nichts Unbekanntes. Mhm. Wobei ich mich da jetzt ungern festlegen möchte auf schwul, bi, hetero oder sonst irgendwas. Ich denke mal, das man irgendwo auch nicht sagen. Markus, wenn du deinen ersten Film gedreht hast, reden wir nochmal miteinander, okay? Dann rufe ich nochmal an für dich. Ich bitte darum, ja. Okay. Danke für den Anruf. Ja, also nochmal ganz großes Kompliment für die Sendung. Danke. Okay. Auf bald. Tschüss. Auf bald, sage ich zu ihm. Das heißt, er soll das machen. Naja, wenn er es denn will. Rainer 38 hat aufgelegt, weil ihm das zu lange gedauert hat, wahrscheinlich. Jetzt ist Mario dran und Mario ist 27 Jahre alt. Hallo. Mario, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Erstmal schönen guten Abend. Ja. Oder schönen guten Morgen an dich. Tolle Sendung, die du letzte Woche gemacht hast, Freitag und. Hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ja, wir waren alle auch recht zufrieden. Ja, nee, also ich fand auch den Schluss am Freitag sehr, sehr spannend. Also ja, auch das Gespräch zum Schluss mit der... Frank bzw. Astrid. Ja, genau. Übrigens, solltet ihr euch fragen, was das hier für ein schöner Pokal ist. Diesen Pokal habe ich geschenkt bekommen von Astrid, sprich von Frank. Aha. Das war die letzte. Ja, sieht nett aus. Ja. Mario, dein Thema. Mein Thema ist, naja, wie soll ich sagen, also Freitag hätte ich nicht den Rahmen mehr sprengen können. Also mein Thema ist meine Krankheit. Mhm. Und was hast du für eine Krankheit? Das daran in der Krankheit ist, dass mir mein Arzt letztes Jahr im Dezember, Anfang Dezember genau, mir eben gesagt hat, oder besser gesagt, ich ihn darum gebeten habe, nach einem langen Gespräch mir rein Wein einzuschenken. Und da hat er mir dann gesagt, da ich 27 Jahre, also ich werde jetzt 28, da hat er mir gesagt, also wenn ich noch 30 werden will, dann sollte doch etwas so langsam geschehen, denn die magischen 30 werde ich wohl dann nicht mehr schaffen. Was hast du denn für eine Krankheit? Ich habe einen Tumor im Kopf und der ist 87 das erste Mal schon mal operiert worden. Und naja, damals hieß es, er wächst nicht mehr oder kann nicht mehr wachsen. War es ein bösartiger Tumor? War es ein bösartiger Tumor? Zu der Zeit, als man ihn 87 operiert hatte, hat er einmal gewütet, das heißt also Hirnbluten, hat er so sein ganzes Innere nach außen gekehrt und da hatte ich dann Hirnbluten bekommen und daran hat man das festgestellt, war ziemlich rechtzeitig. Meine Eltern sind, sag ich mal, heute noch der Auffassung, dass ich da zwischen den Stunden, wo ich Hirnbluten hatte, das hat überhaupt auffällig, dass ich da wach gewesen bin, weil sonst sehe ich jetzt nicht hier und könnte nicht mit dir telefonieren. Und wie gesagt, dass ich da irgendwie einen Schutzengel hatte. Ja, und der Arzt damals auch voraus, sehr gut, also wie soll ich dir jetzt sagen, er war, er sagte eben, ich hätte gute Chancen, weil ich so jung sei. Also der Tumor ist rausoperiert worden damals. Genau, ja. Und der ist jetzt wieder nachgewachsen? Ja, weil er hat dann damals bei der ersten, es war eine Laseroperation in Bochum und wie gesagt, es war eine Laseroperation und da hat man zu mir gesagt, dass ich sei der Erste und das sollte ziemlich gut sein und war das dann auch alles gegessen, gut verlaufen, meine Lähmung ist zurückgegangen auf der linken Seite. Wie ist das denn heute? Hast du sonst körperliche Beschwerden auch? Stichwort Lähmungen? Ja, das sind, ich bekomme Jackson-Anfälle, das ist eine Art von einer Epilepsie-Krankheit, das sind wohl unendliche Wege, die dann unter Epilepsie weiter nach unten verlaufen. Naja, und ich bin dann derjenige, der so Jackson-Anfälle bekommt, die sind einseitig und es sieht halt ein bisschen dumm aus. Ja, jetzt hast du gerade was Seltsames formuliert. Der Arzt hätte zu dir gesagt, wenn Sie Ihren 30. Geburtstag erleben wollen, müssen Sie etwas unternehmen oder sich anstrengen? Was meinst du? Ja, nein, nicht anstrengen. Also man hat da noch, besser gesagt, die Ärzte sind davon überzeugt, aber ich habe, wie gesagt, schon eine Behandlung hinter mir. Und zwar ist das eine stereotaktische Behandlung, auch in Köln. Was heißt das? Stereotaxie, das ist ein bestimmte Strahlen. Also man kann den Tumor jetzt nicht nochmal operieren, oder? Richtig, weil er wächst, also er wächst bei mir jetzt hinterm rechten Auge immer tiefer in den Hirnstamm rein. Schmerzen hast du nicht? Ab und zu habe ich schon Schmerzen und ich habe auch einige Therapien hinter mir, das heißt so Schmerzempfindlichkeitssteigerung, sodass ich das nicht immer sofort... Was meinte denn der Arzt denn damit, dass du jetzt was unternehmen musst? Ja, er meint also, weil die Ärzte halt Angst haben, dass es nochmal platzt. Die Ärzte, also die gehen davon aus. Ja, aber was musst du denn unternehmen? Ja, dass ich mich, dass jetzt irgendwo in Köln zum Beispiel, jetzt im Köln-Mehrheim im Bettenhaus, indem ich das nochmal vorstelle und vorstelle und die Ärzte dann nochmal gucken, ob sie was mit der Bestrahlung machen können. Das heißt also, man rät dir an, auf jeden Fall noch eine therapeutische Maßnahme einzuleiten und es nicht einfach so laufen zu lassen. Nee, das nicht. Nur eine war ja schon gewesen und es hat nichts gebracht. Im Gegenteil, er ist gewachsen. Willst du denn jetzt nochmal etwas Neues anfangen? Ja, auf jeden Fall, weil... Und das wäre dann auch so eine Art Strahlenbehandlung? Ja, wenn man mir die Möglichkeit gibt. Ich hatte eine Möglichkeit in Amerika, in Boston, Virginia. Nur jetzt muss ich leider die Krankenkassen ein bisschen... das ist jetzt nichts für Leute, die werden ziemlich böse sein, wenn ich jetzt sage, naja, die Krankenkassen haben es nicht bezahlt, die wollten es nicht bezahlen, haben sich da rausgeredet mit der Hinsicht, wir zahlen nur in Deutschland, und in Deutschland war das zurzeit 96 nicht möglich. Aber es gibt jetzt eine ähnliche Möglichkeit, du sagst in Köln, dass man es in Köln auch machen kann. Ja, nur das war zu der Zeit, als ich es gemacht habe, noch da wäre es vielleicht frisch. Effektiver gewesen damals, ne? Ja, damals... Erklär mir doch mal, warum man den nicht mehr operieren kann, den Tumor. Weil er nach innen wächst. Und da, wo er wächst, jetzt genau unter der alten Narbe lang. Und es ist einfach zu tief, weil die Ärzte dann Angst haben, was wegzuschneiden. So, dass ich eben... weil man merkt mir ja nichts an. Ist klar, ja. Ne? Was ist denn das jetzt für dich für ein Gefühl mit einem Tumor im Kopf? Wie groß ist der überhaupt? Der ist so groß wie... wie kann man den vergleichen? Der ist wie ein Kirsch? Wie so ein kleiner Tennisball. So groß? Ja. So groß? Ja, und deswegen viele Leute, ich sag mal so, meine Freundin kann sich das nicht vorstellen, aber sie hat auch Bilder gesehen. Jetzt die neuesten CD-Bilder habe ich zu Hause und sie hat sich die angeguckt und Mario, was ist das für dich? Was ist das für dich für ein Gefühl? Du hast einen bösartigen Tumor im Kopf. Ja. Die Ärzte sagen dir, dass du vielleicht gar nicht das 30. Lebensjahr, du bist jetzt bald 28, erleben wirst. Wie ist es dir zumute? Also ich hatte sehr viel zu kauen. Also im Dezember bis Januar, das alles so ein bisschen, gar das ja ganz frisch war, auch die Unterhaltung, die ehrliche vor allem, die ehrliche Unterhaltung, alles so, das zu verarbeiten, war halt frisch. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe 96 jemanden kennengelernt, wo ich auch sehr erstaunt war im ersten Moment, auch Angst hatte vor dieser Beziehung, weil viele gesagt haben, zumindest kann ich das ja nicht verheimlichen. Also eine Freundin, eine Frau hast du kennengelernt. Genau. Und wie gesagt, also ich war ganz erstaunt, wie sie reagiert hat, als sie den ersten Anfall mitbekommen hat. Und bist jetzt seitdem noch stark sie war. Seitdem mit der Frau zusammen? Ja, das ist noch nicht meine Frau. Also nee, mit der Frau verlobt, aber wir wollen heiraten und das daran, sag ich mal, was ich jetzt gesagt habe, ist, hast du denn die Hoffnung, dass natürlich wirst du die Hoffnung haben, dass diese neue Therapie jetzt anschlägt, oder gehst du da relativ skeptisch an? Also ich bin ein Skeptiker. Ich denke mir lieber skeptisch denken und sich positiv überraschen lassen. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, gerade jetzt, weil auch meine Verlobte, wie gesagt, sehr viel für ihr Leben vorgeplant hat mit mir. Und manche Tage, dann gibt es so Tage, dann sage ich dann auch schon, dann lasse ich es mal raus, dann sage ich so, ach Schatz, ich werde 80. Ja. Und ich freue mich dann auch so mit ihr. Überkommen dich manchmal so Depressionen, dass du denkst... Ja, wenn ich alleine bin. Ja. Was machst du dann, wenn dich diese Gefühle so überwältigen? Ja, ich denke mir mal, was heißt, ich denke mir mal, manchmal ist es so, dass ich Entspannung an meinem Computer suche und versuche eben halt mit meinem Computer mich abzulenken oder eben halt vom Fernsehen, aber manche Tage, das nützt es einfach nichts, wenn ich alleine bin, fange ich halt so an zu weinen und überlege mir, warum gerade ich. Bist du berufstätig? Jetzt in der Zeit nicht. Das geht nicht mehr. Was hast du gemacht vorher? Ich bin Rettungssanitäter. Rettungssanitäter. Ja. Und das ist ja traurig, weil ich den vor allen Dingen den Umgang mit Menschen immer geliebt habe. Und man hat mir nach 87 die Chance gegeben, wieder 100% ins Berufsleben, jeden Beruf ausüben zu können. Mario, wann beginnt eventuell diese neue Therapie? Wann kann die frühestens beginnen in Köln? Also ich, wie gesagt, ich gehe jetzt am 24. nach Essen. Zum Professor Kühne und der Mann wird dann entscheiden, wie schnell das alles vorangeht. Lieber Mario, ja. Tausende, Hunderttausende wünschen dir Glück jetzt. Ja, danke. Ich auch. Ja, freut mich. Alles, alles Gute. Ja, und danke. Schöne liebe Grüße an deine Freundin. Ja, mache ich. Tschüss, Maria. Ach, Domian, könnte ich wenigstens noch ein Autogramm bekommen? Ja, klar. Wir rufen dich zurück gleich wegen der Adresse, ne? Alles klar. Leg mal auf. Tschüss, Mario. Okay, tschüss. So, ich begrüße jetzt ganz herzlich Tanja. Tanja ist 24 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo, Tanja. Ich bin jetzt gerade ein bisschen nervös. Das macht überhaupt gar nichts. Ja, das ist gut. Deshalb bleibst du mir sympathisch, auch wenn du nervös bist. Ja, das ist wunderbar. Jetzt ist mir auch schon direkt besser. Tanja, was ist denn dein Thema? Ja, mein Thema ist ein bisschen brisant. Erstmal möchte ich noch sagen, jetzt zu meinem Vorredner, also es hat mich jetzt so total schockiert, diese Vorstellung, sowas zu haben, finde ich total übel. Mhm. Also auch mit sowas leben zu können. Also ich kann auch nur ganz fest die Daumen drücken. Das tun wir alle, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, mein Thema ist, ich habe meine beste Freundin. Wir kennen uns jetzt schon knapp 10 Jahre. Mhm. Und die ist verheiratet. Und vor zwei Wochen war das, haben wir hier nett abends bei ihr zusammengesessen, haben ein Fläschchen Wein getrunken. Ja, und dann ist irgendwie passiert, dass wir uns näher gekommen sind. Wie näher, bitte sehr? Ganz nah. Mit deiner besten Freundin? Ja. Genau. Mit der du immer nur eine gute Kumpelbeziehung hattest. Ja, genau. Mit der hast du jetzt, sagen wir es klar, Sex gehabt. Ja. Wer hat denn den Anfang gemacht? Ach, beide. Ehrlich? Mhm. Und wie war's? Toll. Toll. Hast du keine großen Identitätskrisen nach dem Motto, plag dich jetzt nicht das innere Gewissen, bin ich lesbisch? Nee, überhaupt nicht. Wir haben da eher so ein anderes Problemchen. Und zwar hat sie das ihrem Mann erzählt. Sie ist verheiratet. Seit wann? Seit 3 Jahren. Und du? Ich habe keine Beziehung. Du hast keine Beziehung. Du bist ja schon mal fein raus im Moment. Ja, genau. Also das heißt, so schlimm ist das alles auch gar nicht. Und sie hat es ihrem Mann erzählt und der fand das eigentlich ganz toll. Hä? Was ist das denn für ein Mann? Ja, keine Ahnung. Nee, der findet das toll. Die Frau geht ihm fremd, egal ist mit Männchen oder Weibchen, und der findet das toll. Ja, der fand das irgendwie ganz toll und jetzt überlegen wir, ob wir das nicht so zu dritt intensivieren. Würdest du das wollen? Sag mal so, prinzipiell wäre das nicht so das Thema, aber wir haben halt so alle die Bedenken, dass dahinter die Freundschaft in die Brüche geht, ne, nach so einer Sache. Ist denn dein Interesse jetzt an deiner Freundin rein sexueller Natur oder könntest du dir vorstellen, dass du dich auch in sie, dass du sie auch lieben könntest? Lieben, ja, weiß ich nicht. Also wir haben uns unheimlich gerne, mögen uns, aber ich würde das jetzt so nicht Liebe nennen. Du hast vorher mit einer Frau nichts am Hut gehabt? Nee. Noch nie eine Frau angefasst? Nee. Nicht auf die Art und Weise. Das ist sie auch nicht vorher? Nee. Wie ist denn das dann passiert überhaupt? Ja, keine Ahnung. Das muss ja schon ganz lange in euch sich irgendwie unbewusst vorbereitet haben. Ja, wahrscheinlich. Ne? Mhm. Also wenn jetzt eine von euch beiden schon lesbische Erfahrungen gehabt hätte, kann man es ja vielleicht eher verstehen, dass da so ein bisschen Druck gekommen wäre. Aber wenn... Nee, gar nicht. Also das kam so und wir fanden dann, das beide ganz toll und... Jetzt sitzen wir auch gerade hier wieder zusammen. Echt? Ist sie auch da? Ja, sie ist auch da. Dann gib sie mir mal eben. Ja, Moment. Ja, hallo Domian. Mit wem spreche ich? Mit Jana. Mit Jana? Ja. Jana, was macht ihr für Sachen? Ja. Was ist denn da los bei euch? Ja, es geht irgendwie drunter und drüber. Nee, wie erklärst du dir das, was deine Person betrifft, dass du plötzlich da so ein lesbisches Erlebnis gehabt hast, was dir offensichtlich ja auch gut gefallen hat? Ja, es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Mhm. Überrascht mich eigentlich. Hast du denn schon mal so Fantasien vorher gehabt mit Frauen? Ja, schon. Das schon. Aber ich habe irgendwie nie daran gedacht, die irgendwann mal auszudehnen. Vor allem nicht mit meiner besten Freundin. Ja, vielleicht ist das sogar das Allerbeste, das dann mit der besten Freundin zu machen und nicht mit irgendjemand Fremdes. Nee, das hat sich irgendwie, ich weiß nicht. Ich meine, ich finde sie auch ziemlich attraktiv und so. Mhm. Und so, jetzt ist aber die Sache nicht nur, dass ihr jetzt eine lesbische Beziehung vielleicht habt miteinander. Genau. Jetzt ist dein Mann ja mit im Spiel. Ja. Ist der auch da im Moment? Nee, der ist nicht da. Leider nicht. Wie erklärst du dir das denn, dass der da gar nicht eifersüchtig drauf ist? Der war zuerst eifersüchtig. Doch. Als ich ihm das erzählt habe, hat er schon irgendwie erstmal geschluckt. Und nachher fand er das eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Ich habe das vorgestellt und der findet uns beide eigentlich so als Frauen auch wirklich super, wie er gesagt hat. So. Der Lustmolch will wahrscheinlich jetzt zwei Frauen um sich herum haben. Ja, ne? Genau. Also du könntest dir auch vorstellen, dass ihr zu dritt da jetzt irgendwie eine wie auch immer geartete Beziehung entwickelt. Ja, aber Das schon. Also das konnte ich mir doch schon vorstellen. Mhm. Aber wir wissen halt nicht, wie es sein wird, wie es nachher sein wird. Also Jana, ich will dir mal sagen, wenn ihr alle drei das interessant findet, finde ich, dass man das machen sollte und ausprobieren sollte. Und ich glaube auch nicht, dass da die Freundschaften kaputt gehen. Ich glaube, dass man auch wieder zurückgehen kann, wenn man merkt, dass es das vielleicht dann doch nicht ist. Ja, das denke ich auch. Also ich finde immer gut, wenn man ungewöhnliche Wege, gerade auch in Beziehungen und Sexualität geht. Ja. Und nicht nur diese eingefahrenen Pärchenkisten, hier hetero oder schwul oder weiß ich was, sondern auch so besondere Formen mal sich ausguckt und ausprobiert. Macht's doch ganz einfach mal. Vielleicht ist es ja wirklich eine schöne Sache mit euch dreien. Es sind viele Gefahren damit vielleicht verbunden und Komplikationen, aber warum nicht mal machen? Dann wird hinterher erstmal schlauer. Ja, eben. Und so, weiß ich nicht, wenn wir jetzt warten, dann wissen wir vielleicht nie, wie es hätte werden können. Ja. Vielleicht entgeht uns ja wirklich was. Vielleicht, ja. Also Jana, gib mir die Tanja doch bitte nochmal. Ja? Okay. Und zu dir sage ich Tschüss. Ja, tschüss, Jana. Romian. Tschüss. Ja, hallo. Tanja, hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja. Ich finde, ihr solltet es ausprobieren. Ja, was, gut. Was ich noch nicht gefragt habe, ist, wie findest du denn den Mann von Jana? Nett? Nett. Ja. Nett und auch attraktiv. Wir kennen uns auch schon ein paar Jahre jetzt. Ja. Da war mir immer sehr sympathisch. Klar, wir sind auch recht gut befreundet. Mhm. Ja, also sag mal, so hätte ich da echt nichts gegen. Ja. Weil, also er sieht gut aus und ist super sympathisch. Ja. Also, warum nicht? Ja gut, dann warum nicht, das ne? mal ausprobieren. Versucht es, macht es vorsichtig, dass niemand zu sehr bedrängt wird, dass niemand verletzt wird und versucht es mal auszutesten. Vielleicht findet ihr eine Form des Zusammenlebens, auch in der Sexualität, die wirklich schön ist und die unter Umständen vielleicht auch lange halten kann. Ja gut, werden wir das mal ausprobieren. Ich wünsche euch viel Glück und sagt heute toi, toi. Ja, vielen Dank. Ihr beiden, tschüss zusammen. Mal, ja. Kann ich vielleicht noch ein Autogramm haben? Ja, da rufen wir dich gleich auch nochmal zurück. Alles klar, gut, Tanja. Danke. Tschüss. Tschüss. So, für all die anderen Autogramm-Wünscher und Wünscherinnen, schreibt bitte ganz einfach an den WDR Redaktion 1 Live Domian 50600 Köln. Ich wiederhole es nochmal, WDR Redaktion 1 Live Domian 50600 Köln. Ich gucke auf meine Uhr, 1.30 Uhr und 6 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 7 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian, die heute ganz frei und ganz offen ist für all das, was ihr gerne mit mir besprechen wollt. Also meine Frage, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten, wenn ihr mit mir reden wollt? Die Telefonnummer 0180 5678 111 und wenn ihr faxt, dann bitte 0180 5678 110. Jetzt möchte ich euch schon mal unser Thema für morgen sagen. Morgen heißt unser Thema Schlaf. Erzählt mir alles rund um das Thema Schlaf, was euch dazu einfällt. Was habt ihr im Schlaf schon alles gemacht? Wie schlaft ihr? Habt ihr vielleicht super Tipps zum Einschlafen, zum Ausschlafen, zum lange Schlafen? Rund um das Thema Schlaf morgen bei Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. Elfi, 46 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Erstmal Kompliment an deine Sendung. Ihr seid ja super nett heute. Danke. Der gefällt mir sehr gut. Ich kann sie nur nicht so oft gucken, weil ich morgens auch immer so früh raus muss. Wir sind zu spät, ne? Bitte? Wir sind immer zu spät. Ja, im Moment bin ich krank und dann kann ich da doch schon verfolgen. Ne? Du Arme, was hast du? Bitte? Was hast du? Ich habe ein bisschen Seitenstrangangina und bin da so ein bisschen, naja, ist nicht so schlimm. Angeschlagen auf jeden Fall. Bitte? Angeschlagen ein bisschen. Angeschlagen, ja, genau. Was ist dein Thema, Elsie? Mein Thema, ich fahre so jeden Morgen mit der S-Bahn und komme da an so einem Bordell vorbei und da sitzen dann morgens auch schon mal Frauen im Fenster und ich habe schon so oft überlegt, wie denen ihr Tag so abläuft. Mhm. Und würde mich unheimlich interessieren, mal jemanden kennenzulernen und überhaupt mal, wie das bei denen so alles so abgeht, ne? Ja, also eine Prostituierte, die dort arbeitet. Ja. Wohnst du zufällig im Raum Köln-Düsseldorf? Ja. Dann sprichst du sicher von der Verbindung Köln nach Düsseldorf. Ja, genau. Ja, da bin ich auch schon oft drauf vorbeigefahren. Da sieht man die Mädels im Fenster sitzen. Ne? Ja, genau. Ja. Jetzt kommt eine Parteiwerbung der Grünen. und dann kommen die Huren. Auch sehr spaßig. Ja, also du möchtest gerne wissen, wie deren Tagesablauf ist. Ja, so, ich denke immer, erstens mal so, was die morgens früh schon da um halb sieben in den Fenstern machen, wie viel Feuer die am Tag haben, wie die überhaupt so fühlen und so, ne? Also Mädels in Düsseldorf, ich weiß ja, dass viele von euch uns sehen und hören. Ruft doch ganz einfach mal hier bei mir an und erzählt mir und Elfie und allen anderen auch von eurem Tagesablauf. Was macht ihr morgens um halb sieben im Bordell? Ne? Ist unsere Frage. Ja, obwohl, ja. Ich muss dir was erzählen. Im Jahr oder so, bei Hans Meiser. Und da war eine sehr, sehr nette Prostituierte und Hure. Mhm. Und die erzählte mir vor der Sendung, saßen so zusammen und tranken was. Und sie sagte, dass sie früh morgens oft Gäste hat, die ganz bizarre Wünsche haben. Also die zum Beispiel als Baby gewickelt werden möchten. Und das sind dann manchmal sehr hoch angesehene Leute, irgendwelche Geschäftsleute oder weiß ich, also Leute, die jedenfalls im öffentlichen Leben stehen, und die huschen dann morgens um sechs oder halb sechs, wenn kaum was los ist, in das Bordell und lassen sich von ihr verwöhnen. Hm. Abgefahren, ne? Ja, sehr. Ja. Aber so auch, wie die so in den Fenster sitzen und so die Gedanken und so weiter alles. Also, ist schon unheimlich interessant. Ich meine, ich habe auch einiges mitgemacht, so zwei Ehen hinter mir und ich bin als Elfjährige von meinem Opa vergewaltigt worden und hatte danach eigentlich immer Männer, die nur an sich gedacht haben. Mhm. Und ich kam mir manchmal wirklich auch vor, die hätten mir nur noch da Geld hinlegen müssen, wie ein Bezahlter, die für Sex bezahlt sind. Ja, ja. Ich hatte auch sehr spät, also mit 38, meinen ersten Orgasmus. Mhm. Und da habe ich echt vor Freude geheult, weil ich gerne wusste, dass sowas so schön sein konnte. Warum interessiert dich das eigentlich so sehr, was die Prostituierten da morgen zu treiben? Ich weiß es nicht. Also ich gucke da immer hin und sehe, die dann da auch im Fenster sitzen und denke dann, was geht da so ab? Ne? Also, dieses wie ist sind die dazu gekommen auch? Oder? Genau. Also dieses ist jetzt ein Aufruf, insbesondere an die Mädels in Düsseldorf, die da an der Bahn in den Fenstern sitzen, sich bei uns zu melden. Vielleicht heute noch oder vielleicht morgen. Morgen haben wir das Thema Schlaf. Kriegen wir irgendwie ins Thema auch rein, wenn die anderen schlafen, machen wir das so und so. Und erzählt uns doch ganz einfach, was ihr morgens früh macht, wie euer Tagesablauf ist. Ruft mich ganz einfach an und erzählt. Ne, Elsie, so bleiben wir mal. Du verfolgst heute die Sendung weiter, morgen auch. Und vielleicht meldet sich die eine oder andere. Alles klar, danke. Und dir gute Besserung. Ja, danke schön. Tschüss, Elsie. Tschüss. Marga. 52 Jahre alt. Ja, guten Abend, Domian. Ja, hallo. Also in deine morgige Sendung würde ich wahrscheinlich auch noch passen, denn ich habe immer wieder den gleichen Traum. Den gleichen Traum? Ja, und den seit Jahren. Erzähl uns den Traum. Ich klettere aus einem Hochhaus hinaus. Mhm. Die Außenfassade runter. Aus welchem Stock? Ganz oben hoch. Ganz oben. Es ist ein sehr hohes Hochhaus. Ein hohes Hochhaus, ja. Und ich komme auch immer irgendwo an. Mhm. Nur das muss eine Bedeutung haben. Ich weiß nicht, mein Mann. Wo kommst du denn an? Kletterst du ganz runter bis auf die Erde? Ja, ich rutsche runter. Du rutschst runter. Aber es ist nicht, du tust dir nicht weh dabei? Nein, ich tue mir nicht weh dabei, ich komme auch an. Hast du Angst währenddessen? Ja. Also du guckst dann in die Tiefe? Nein, gucke ich nicht. Guckst du nicht? Nein. Wohin guckst du während des Traums? Gegen die Wand. Gegen die Wand und rutscht so allmählich runter? Ja. Kletterst du runter? Ja. Und mein Mann sagte eines Tages zu mir, das müsste irgendwie was damit zu tun haben, dass ich ausbrechen möchte. Mhm. Und komischerweise passiert dieser Traum immer wieder, wenn ich starke Probleme habe. Mhm. So wie jetzt zum Beispiel. Welche Probleme hast du denn jetzt im Moment? Ja, ganz schwierige. Nämlich? Ich bin im Moment ziemlich aufgeregt. Ja. Das ist für mich das erste Mal, dass ich auf Sender rede. Mhm. Ich sehe deine Sendung ziemlich oft. Ja. Nur für mich steht im Moment alles auf dem Spiel. Magst du mir Näheres erzählen? Mein Mann, der hat sich von mir getrennt. Nach wie vielen Jahren? Ja, nach über 20 Jahren. 20 Jahren. Wir wären im Oktober 25 Jahre verheiratet. Wann hat er sich getrennt? 95 das letzte Mal. Ach, so lange bist du schon alleine jetzt? Ja. Hm. Warum hat er sich denn getrennt von dir? Ja, weil er ins Ausland gegangen ist und ich keine Zeit für ihn hatte. Mhm. Mein Mann hatte damals meine Mutter mit ins Haus geholt. Moment, du hast keine Zeit gehabt, mit ihm ins Ausland zu gehen? Ja, genau. Warum nicht? Mein Mann hatte damals in Köln ein Haus gemietet. Und hat meine Mutter mit ins Haus geholt, damit ich mich um sie kümmern kann. Ja. Sie war damals schon über 80 Jahre alt. Mein Mann ist dann ins Ausland rübergegangen und hat, meine Mutter wurde dann von heute auf morgen ein Pflegefall. Aha, deshalb konntest du nicht mit ihm gehen, du musst die Mutter pflegen. Ja. Und deshalb hat er sich von dir getrennt? Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. So wenig Zeit für ihn hatte und dort. So, das liegt jetzt 4 Jahre schon zurück. Ja, ja. Und du bist aber jetzt noch sehr aufgewühlt und sagst, dir geht es sehr schlecht im Moment. Ja, weil ich ihn immer noch liebe. Ja. Trotz allem, was er mir angetan hat und immer noch antut. Was tut er dir denn immer noch an? Ich bin für ihn der letzte Dreck. Was auch immer geschieht in seinem Leben, was nicht so gerade läuft, dann bin ich das schuld. Das heißt, ihr habt schon noch Kontakt miteinander immer wieder, jetzt? Mehr oder weniger, weil ich ihn immer mal wieder anrufen muss. Wo lebt er? Also er lebt nicht, ich will keinen Ort wissen, also er lebt nicht in deiner direkten Umgebung? Nein, ich kann dir den Ort aber ruhig sagen, das ist Tschechien. Ach so, so weit weg. Mhm. Er ist beruflich dort, oder? Ja. Beruflich, er hat Karriere gemacht. Lager, und du rufst ihn immer wieder mal an? Ich muss ihn immer mal wieder anrufen, wenn Post für ihn kommt. Oder auch aus sonstigen Gründen. Aus welchen Gründen? Ja, häuslichen Gründen oder wie auch immer. Es ist so vieles, was noch daran hängt. Er ruft dich aber nie an. Selten. Ganz, ganz selten. Und wenn ihr dann miteinander redet, dann macht er dich fertig? Meistens. Und beschimpft dich und sagt, du bist der letzte Dreck? Oder? Nein, er sagt, ich werde das alles schuld. Hm. Und ich hätte mir das selber zuzuschreiben. Und so weiter und so fort. Soll ich mal was sagen, Marga? Ich glaube, dass du sehr, sehr, sehr klammerst. Nach 4 Jahren muss nicht ständig noch was geregelt werden. Und wenn noch was geregelt werden muss, kann man das irgendwie anders machen. Da musst du nicht anrufen. Ich glaube, du rufst den an und nimmst diese Dinge als Vorwand, weil du nicht loslassen kannst von ihm. So hört sich mir das an. Ja gut, da magst du recht haben. Und jedes Mal werden die Wunden aufgerissen. Nur es ist ja auch so, dass ich total abhängig von ihm bin. Er ist nämlich schon verlichtet und da halt für mich zu zahlen. Ja. Und jetzt ist es aber so, ich habe von ihm jahrelang Unterhalt erhalten. Ja. Wovon er dann die Miete, eingehalten hat und abgeschickt hat. Hm. Entschuldige, ich bin ziemlich nervös. Hm. Aber weißt du, ich glaube, das sind ja alles so eher organisatorische Dinge. Die kann auch ein Rechtsanwalt für dich. Nein, kann er nicht. Warum nicht? Er kann nichts mehr für mich tun. Moment, ich sag nein, das kann auch ein Rechtsanwalt für dich in die Hand nehmen. Nein, kann er eben nicht. Domian, das kann er nicht. Warum nicht? Ich habe schon alles versucht, nein. Er ist im Ausland, er ist nicht greifbar. Mhm. Und jetzt, es fällt mir furchtbar schwer, darüber zu reden. Mhm. Es sieht jetzt also so aus, dass ich in 14 Tagen aus der Wohnung raus muss. Mein Mann hat das Haus gemietet damals. Ja. Und wo musst du, gehst du hin? Ja, das weiß ich auch nicht. Er hat zweimal die Miete nicht gezahlt, wovon ich überhaupt nichts wusste. Besteht für dich die Möglichkeit zu arbeiten? Ja, das ist schwer. Mit 52 ist noch irgendwo klar. Reinzukommen, ist das klar. Ist sehr, sehr schwer. Ja, ist mir klar. Ja. Ich frage auch nur so, es hätte ja sein können, dass du zufällig irgendwie doch Möglichkeiten hast. Nee, also du bist nein. richtig von dem abhängig. Ich bin völlig aus dem Beruf raus, ja. Mhm. Und das schon seit Jahren, weil er damals das ließ sich damals mit seinen beruflichen Verpflichtungen nicht vereinbaren, dass ich arbeiten konnte. Und da, und er hat ja auch genug verdient und hat gesagt, dann bleibst du zu Hause und. Mhm. Also insofern ist er auch durchaus verpflichtet, jetzt für deinen Unterhalt zu sorgen. Er ist verpflichtet, denn er hat sich auch dazu verpflichtet. Nur wie jetzt ist es halt so, dass er schon, ist ein bisschen lapidar geworden. Mhm. Also, er kümmert sich nicht mehr um mich. Also was er schickt mir zwar meinen Unterhalt, und da stehe ich jetzt auch voll hinter, weil damals hatte ich keinen Einblick. Also du kriegst regelmäßig dein Geld, kriegst du schon? Jetzt wieder. Damals aber nicht. Okay, aber jetzt kriegst du dein Geld. Jetzt wieder. Ne? Das ist das Allerwichtigste. Nur ich finde keine Wohnung. Ich weiß nicht, wo ich in 14 Tagen hin soll. Mhm. Und ich habe vier Katzen und einen Hund. Mhm. Und ich kann meinen Hund nicht abschaffen. Der leidet jetzt schon so fürchterlich darunter. Der frisst nicht. Pass auf, Marga. Das können wir jetzt hier in diesem Gespräch diese Notlage nicht klären. Mhm. Ich bitte dich sehr gleich, dich mit meiner Psychologin noch zu unterhalten. In Ruhe. Ja. Was ich aber dir unbedingt noch sagen möchte, weil über diese Formalitäten, das sprengt jetzt den Rahmen unserer Sendung. Mhm. Was mir gerade sehr, sehr aufgefallen ist, ist, dass du gesagt hast, ich liebe den noch immer. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass du dich mit dieser Liebe, in Anführungszeichen, kaputt machst, dass du dein Leben damit kaputt machst. Ja, ich habe auch den Eindruck, ich gehe kaputt daran. Ja, und die einzige Lösung, du bist ja nur erst 52 Jahre alt, du bist ja keine alte Frau. Mhm. Die einzige Chance, die du hast für einen neuen Lebensabschnitt, ist, dass du emotional von diesem Mann loslässt, wegkommst. Und dafür musst du etwas tun. Und ich habe den Eindruck, dass du dafür nichts tust, sondern dich immer wieder hineinfallen lässt auch. In dieses Gefühl zu ihm. Der Mann ist nicht mehr liebenswert, was der mit dir gemacht hat. Domian, das ist ja alles klar, was du sagst. Das habe ich mir auch schon tausendmal gesagt. Nur meine größte Sorge ist, wo soll ich in 14 Tagen hin? Eben. Und das ist jetzt ein ganz wichtiges, ganz knallhartes Problem, was vor der Tür steht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hier ist keiner. Und ich war schon überall. Ich möchte, dass du jetzt mit meiner Psychologin redest. Danke dir. Sicher, dass Janette irgendeine Idee oder einen Tipp hat. Du kennst das Verfahren, leg auf und Janette ruft dich gleich an. Ist gut. Von Herzen alles Gute, Marga. Ich danke dir, Domian. Tschüss, Marga. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Bernhard und Bernhard ist 30 Jahre alt. Hallo, Domian. Hallo, Bernhard. Also, ich sehe dich recht häufig aus beruflichen Gründen. Ich bin Krankenpfleger. Ja. Arbeite also recht häufig nachts in einem Altenheim. Mhm. Und ich wollte zuerst einmal eine Lanze brechen für die Altenpflege, weil man hört ja in letzter Zeit recht sehr viel Negatives im Fernsehen und im Radio. Und also ich will also schon sagen, dass es größtenteils nicht so ist, wie man es hört. Natürlich nicht, aber die schwarzen Schafe machen über den meisten Wirbel, ne? Aber es ist auch gut, dass man über die schwarzen Schafe spricht, ne? Ja, klar. Auf jeden Fall, ja. Das muss man, aber leider erwähnt man halt die guten Sachen halt auch nicht und dass die meisten Leute doch gut versorgt sind. Natürlich, ja. Und die meisten Altenpfleger und Pflegerinnen wirklich extrem gute und wichtige Arbeit leisten. Ja. Und jetzt ist es so, ich wollte mal ein bisschen auch ein paar lustige Aspekte erzählen. Mhm. Also wir erleben hier nachts auch recht lustige Dinge. Mhm. Auch, ja, zum Beispiel haben wir einen Bewohner. Ja. Der ist noch relativ jung, der ist um die 60 Jahre alt. Mhm. Ein junger Spund geradezu. Ja. Bei euch, der Benjamin im Haus. Sozusagen, ja. Und der ist auch noch sexuell sehr aktiv. Aha. Und jetzt ist es auch schon ein paar Mal passiert, dass wir den nachts bei wesentlich älteren Bewohnerinnen erwischt haben. Also er geht ja nicht Fenstern, sondern Türrallen. Ja, genau. Das auch. Aber die Leute wollen das so, die alten Leute. Die alten Mädels freuen sich dann, wenn der reinkommt. Die freuen sich, also das ist nicht gegen den ihren Willen. Habt ihr denn, haben die Bewohner alle Einzelzimmer? Ja. Ja, dann geht das ja. Also nicht, dass ihr dann in einen Raum geht, wo gleich drei alte Mädels wohnen. Nein, das haben wir nicht. Das sind alles Einzelzimmer. Habt ihr ihn erwischt dabei oder wie? Ja, also es ist so, wir sind in Anführungszeichen verpflichtet, dass wir nachts Rundgänge durchs Haus machen. Ja. Und dann müssen wir halt auch zumindest an den Türen lauschen oder zu manchen Leuten müssen wir auch in die Zimmer reinschauen. Ja. Das wollen die Angehörigen so. Mhm. Und da ist es also schon einigen Bewohnern vorgekommen, dass dann der plötzlich auch im Zimmer war. So, dann macht ihr die Tür auf und erwischt die beiden. Ja, genau. Mittendrin gerade. Mittendrin, ja. Und dann macht ihr dezent die Tür wieder zu? Genau, ah, genau. Ja. Ah, ja. Weil ich stehe den Leuten schon zu. Ja, natürlich, na klar. Also ich finde das auch irgendwo lustig. Oder verstößt das etwa gegen euer Hausordnung? Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Also darüber mache ich mir auch keine Gedanken. Ja, aber dann gibt es denn da nicht viele Eifersüchteleien unter den älteren Damen? Oh ja. Ne, das könnte ich mir gut vorstellen. Die zerfleischen sich gegenseitig bald. Die eine schwärzt dann die andere bei uns an. Ja. Und da kommen also lustige Dinge vor. Da hat zum Beispiel eine mal, die ist 80, ja, behauptet, sie sei schwanger von ihm. Und hat ihn bei der Polizei dann angezeigt. Also, ja, wie alt sind denn überhaupt die Frauen, die er so beglückt? Also von 60 welchen? Bis 80. Von 60 bis 80? So ungefähr, ja. Auch mal ein bisschen höher noch? Geht das? Das geht auch noch höher, ja. Ja. Das kommt auch vor. Aber ist alles freiwillig, ne? Also, das ist alles freiwillig, ja. Das sind keine. Ja. Also das geht dann immer ein paar Wochen und dann ist wieder eine Weile Ruhe, dann ist er wieder plötzlich bei einer anderen. Das wechselt dann auch so von Zeit zu Zeit. Das hat die alte Dame ihn angezeigt und sagt, sie ist schwanger mit 80 Jahren. Da haben die bei der Polizei doch auch gesagt, hier. Natürlich. Aber also das Problem ist ja, man muss die Leute, das ist eine Gratwanderung zwischen ernst nehmen und nicht ernst nehmen. Ja. Man muss sich ja in einer gewissen Hinsicht ernst nehmen, aber... Habt ihr denn mehr Frauen im Heim als Männer? Ja, auf jeden Fall. Ja, ist ja der absolute Hahn im Korb, ne? Wahrscheinlich. Sozusagen. Ja. Also absolut, das ist eigentlich der einzige fitte Mann im ganzen Haus. Ja, ja. Wir haben an die 100 Bewohner und da ist also vielleicht, ja, das sind 8 Männer insgesamt im ganzen Haus. Und die anderen Männer sind nicht mehr dazu fähig? Das also sind alle Pflegefälle, die anderen. Das geht dann nicht mehr, ja. Oder ich habe eine andere Geschichte erzählt, ja, erlebt mal. Und zwar war da ein Ehepaar im Haus. Beide hoch über 90. Mhm. Und er hat mal schon ein bisschen verwirrt, einen Spruch losgelassen in aller Öffentlichkeit im Haus. Und zwar wortwörtlich hat er gesagt, in den 60 Jahren, die ich verheiratet bin mit meiner Frau, hat sie ein einziges Mal einen Orgasmus gehabt. Und da hat sie sich selber gemacht. Oh weia. Und die Frau war dabei? Die war dabei. Oh. Na gut. Und das in also quasi beim Kaffee trinken, oder wie? Beim Kaffee trinken, ja. Nun gut, man muss dazu sagen, die Frau war schon geistig nicht mehr so auf der Höhe, dass sie das, glaube ich, voll mitbekommen hat, zum Glück. Mhm. Muss man also sagen. Mhm. Gott sei Dank dann. Gott sei das wäre nicht so schön gewesen. Überhaupt ist das Thema Sexualität, ist das ein Thema bei euch? Jetzt mal abgesehen von dem einen Recken da. Ja, ja. Es ist so, dass, glaube ich, auch viel unterdrückte Sexualität da zum Vorschein kommt, weil da doch diese Generation, die bei uns jetzt im Heim lebt, ich glaube, in ihrer Jugend doch ein bisschen sexualitätsfeindlich aufgewachsen ist. Mhm. Und im Alter kommt ja oft die Jugend wieder hoch. Mhm. Da zählt ja mehr die Vergangenheit. Mhm. Und da haben wir auch zum Beispiel eine 96-jährige Bewohnerin. Mhm. Die sagt zum Beispiel, wenn wir bei ihr die Körperpflege machen müssen, sie ist also Pflegefall, da sagt sie wortwörtlich zur Intimpflege, Muschi polieren. Muschi polieren. Ja, da sagt sie wortwörtlich. Mit Muschi polieren meint sie säubern, oder? Ja, säubern, ja. Achso, ich dachte, sie sind noch mehr. Nein, säubern. Ja. Aber sie stellt sich dann mehr vor dabei. Ja, ja. Das und, na gut, sie ist als Stiftsdame aufgewachsen. Ja. Und das ist also natürlich sexualitätsfeindlich. Ja, ja. Und das äußert sich dann halt. Könnt ihr denn, du bist ja ein junger Mann, kannst du denn damit locker umgehen? So eine da, ja, kannst du. Und du polierst dann auch gerne. Ja, also, da muss man halt mit dem Waschlappen halt ein bisschen härter rangehen. Jetzt wirst du denn nicht von den alten Frauen auch angemacht? Als knackiger 30-Jähriger. Kommt manchmal auch vor. Wie machen die das? Denn kneifen die dir in den Po oder was? Ja, ja. Ja, wirklich? Das kommt manchmal auch vor. Zwar eher seltener, aber weil die dann doch nicht mal so die Kraft haben. Nein, das liegt ja daran, der Körper verfällt. Ja. Doch mehr und mehr. Und die Leute haben aber, der Geist ist noch wach. Ja, ja, ja. Und es läuft dann doch mehr auf der verbalen Ebene dann auch ab. Mhm. Hast du dich hier schon mal auf irgendwas eingelassen? Nein, auf jeden Fall. Ich meine, damit kennst du... Ich bin verheiratet. Ja, das kannst du auch nicht machen. Damit kennst du wahrscheinlich auch beruflich Ärger, ne? Wenn ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Mhm. Also ich meine, ich kann es gerade besonders sagen, ich komme ja ursprünglich aus der Krankenpflege. Ich habe in einem Krankenhaus früher gearbeitet. Mhm. da wäre ja sowas eher möglich gewesen. Mhm. Und aber im Altenheim, ist das dann schon. Das scheidet das ja eh aus. Kaliber, ja. Ja. Also ich merke schon, es gibt zwar viele traurige Geschichten aus Altenheimen und viel Leid, aber es gibt auch viel zum Schmunzeln und viel schöne Dinge auch noch, ne? Genau. Ja. Und ich wollte noch sagen, wir sind also ein großer Fanclub hier, die Kollegen. Aha. Also wir sind ja einige, es gibt ja so eine Stammbesatzung von etwa 10 Nachteulen hier im Haus, ja, die also die ganzen Nachtdienste abdecken. Ja. Und wir tun also auch immer so, unsere Pause legen zum Beispiel auch, dass wir dich gucken können. Aha. Wir gehen also vor 1 Uhr nochmal durchs ganze Haus durch. Aha. Und dann mit Domian geguckt. Und dann mit Domian geguckt. Dass wir also das machen können. Also ich grüße dann jetzt an dieser Stelle mal ganz herzlich alle Leute, die im Kranken- und Pflegebereich heute Nacht oder nachts überhaupt arbeiten, heute Nacht auch arbeiten. Alles Gute von mir hier aus Köln, ja, und schöne Grüße. Okay, machen wir das. Bernhard, grüße auch die Kollegen natürlich alle von mir, ne? Deine, okay, die um dich herum da sind. Tschüss. Okay, tschüss, also Bernhard. Tschüss. So, nach den netten Geschichten aus dem Altenheim kommt jetzt Andrea. Und Andrea ist 29 Jahre alt. Hallo? Ja, hallo. Andrea, hi. Ja, hi. Ich habe da so ein kleines Problem. Ich muss vorweg sagen, habe ich auch eben schon der netten Dame gesagt, eigentlich bin ich eine starke Frau. Nur mit einem Punkt komme ich nicht klar. Ich drücke mich jetzt ein bisschen gewählter aus, mhm, nicht so wie eben. Ich habe eine Beziehung seit 9 Jahren. Seit 9 Jahren? Ja. Mhm. Und gut, jetzt, es geht um den sexuellen Bereich. Gut, am Anfang natürlich hat man was ganz Normales gemacht und irgendwann hatte man auch darüber gesprochen, wo ich jetzt auch vielleicht gesagt habe, damals, nee, das mache ich nicht, aber gut, man hat es ausprobiert. Und irgendwo hatte man gemerkt, man hat Gefallen daran. So, aber jetzt so das letzte halbe Jahr ist ein Punkt gekommen, womit ich gar nicht klarkomme. Das muss man natürlich sagen, um was es geht. Ne? Ja, kommt jetzt. Mhm. Ja, ich möchte nicht so deutlich werden, weil Fernseh und... Du musst es nur andeuten, damit ich es, wir es verstehen. Also wie gesagt, es ist jetzt ganz extrem. Ich sage jetzt einfach nur Natursekt. Mhm. Kaviar. Das ist jetzt vielleicht auch schon hart, aber doch noch nicht verpackt. Wir müssen es sagen, sonst können wir nicht weiter reden. Ja, gut, ne? Richtig. Wie gesagt, ich wusste jetzt nicht, ob dann direkt aufgelegt wird. Nein, ich kann da auch offen drüber reden, weil habe ich kein Problem mit, gut, mit dieser Sache habe ich ein Problem, das zu machen. So, und das eigentliche Problem ist, wie gesagt, man konnte bis dato über alles miteinander reden, weil das war auch mir sehr wichtig, weil ich bin eigentlich stark und Ehrlichkeit ist an erster Stelle. So, und wie gesagt, dieses Thema oder diese beiden Themen fingen vor einem halben Jahr erst an. Von seiner Seite aus? Von seiner Seite aus. Also er möchte das gerne machen. Er möchte das gerne, richtig. Was eigentlich auch nicht das Problem ist, nur er akzeptiert nicht, dass ich es nicht will, weil das ist das Allerletzte. Ich möchte es nicht. Ich möchte es auch gar nicht ausprobieren. Möchte er es aktiv machen bei dir oder sollst du es bei ihm machen? In erster Linie bei ihm. Wenn er es dann von mir nicht kriegt, was eigentlich immer der Fall war, weil anfangs hat er sich damit abgegeben, dass es nicht dazu kam. Zum Schluss wurde ich gefesselt und ich wurde, von mir wurde halt verlangt, es zu machen, aber es ging trotzdem nicht und dann wurde es bei mir gemacht und komm ich nicht mehr klar. Wie gesagt, ich bin für alles offen, nur ich verstehe auch diese Menschen nicht, weil diese Menschen habe ich geliebt. Wir sagen es jetzt nochmal klar, er verlangt von dir, dass du ihn ankoten sollst und dass du ihn anpinkeln sollst. Richtig. Und das nach 9 Jahren. Richtig. Ihr kennt euch in- und auswendig, es muss eine ganz tiefe... Wir haben richtig, ganz genau. Und er akzeptiert nicht, dass da bei dir die Grenze ist. Ganz genau. Und du hast es auch gerade angedeutet, bisher viele sexuelle Experimente mit ihm schon gemacht. Richtig, weil man wusste es ja von einfach nicht, man weiß es von Anfang an nicht, weil so mit sowas kommt man ja nicht nach der ersten Woche raus, weil dafür braucht man Vertrauen. Also ja, hat er denn diesbezüglich schon früher oder irgendwie anderweitig? Nein. Ihm kommt das jetzt so in den Sinn seit der besagten Zeit, seit einem Jahr ungefähr? Eigentlich seit einem halben Jahr. Halben Jahr, Gut, dass ihm das ist für mich immer, kommt, das ist auch nicht Fakt. Nur bis dato, was mich so fertig macht, bis dato, wenn ich auch gesagt habe, ich will es nicht, gut, irgendwann hat man es ausprobiert, irgendwann hat man auch das Gefallen dran gefunden. Aber in erster Linie wurde akzeptiert, wenn ich gesagt habe, nee, jetzt nicht. Es wurde akzeptiert. Also, und jetzt wird es nicht mehr akzeptiert. Ja, jetzt wird es einfach nur noch verlangt. Andrea, ist die Sache für mich schon besprochen und klar. Das geht nicht. Nee, natürlich. Das geht nicht. Dann musst du dich von diesem Mann trennen, wenn er das nicht akzeptiert. So, und jetzt kommt der Punkt. Weiß ich. Ist auch vollkommen richtig. Weiß ich nicht, weil du es mir sagst oder weil mir das andere gesagt haben. Oder meine Freunde mir gesagt haben. Nur jetzt kommt das Problem, habe ich auch zu ihm gesagt. Ich sag, weil da ist Feierabend. Weil es ist genauso Feierabend, das weiß er auch, wenn er mich schlagen würde, dann erstmal wäre Feierabend. Es wäre sofort Schluss, das weiß er auch. Ja. So, aber jetzt kommt der Punkt, er droht mir, weil ich bin zwar mit ihm 9 Jahre zusammen, aber ich habe auch 2 Kinder von ihm. Mhm. So, und er wird jetzt so gemein, weil er weiß, dass ich am liebsten es aussprechen würde, dass es vorbei ist. Mhm. Er weiß es von mir aus. Mhm. Gut, ich habe es nämlich ausgesprochen, weil er mir zuvor kam, er droht mir mit den Kindern. Und damit komme ich nicht klar. Was, was droht er denn da? Er sagt zu mir, wenn ich es ausspreche, mit ihm Schluss zu machen, das ist okay, vielleicht nicht das Thema. Er sagt zwar, er macht mir dann schon das Leben zur Hölle, nur Fakt ist, wenn ich irgendwann eine neue Beziehung habe oder wenn irgendeiner, wenn er meint, das könnte was werden, er macht mich fertig. Er droht mir mit den Kindern, er sagt dann, er würde zum Jugendamt gehen. Gut, habe ich zu ihm gesagt, weil ich bin ja nicht blöd und eigentlich bin ich ja auch stark. Was will er denn beim Jugendamt machen? Er sagt mir, gut, ich weiß, er sagt mir, er würde mich in dem Sinne anschwärzen und würde sagen, dass ich meine Kinder vernachlässige. Ist nicht das Thema, habe ich ihm gesagt. Ich sage, kommst du nicht gegen an. Gut, es ist Fakt. Ihr seid nicht verheiratet, ne? Nein. Ja, gut, aber es ist Fakt. Wie gesagt, ich weiß, er kann nichts handhaben. Nein, du hast natürlich... Fakt, weil in erster Linie dann zum Beispiel jetzt mit dem Jugendamt, in erster Linie würden sie gucken kommen. Gut, sie können gucken kommen. Sie würden auch sehen, dass alles wirklich optimal ist, weil meine Kinder... Die stehen vor allem. Aber du hast Angst und es sind extrem... Alleine diese Aussprache. Ist schon klar, ist klar. Dennoch so, finde aber ich... jetzt dazu, bitte, Entschuldigung. Wir haben nicht mehr so lange Zeit. Er hat mit dem Jugendamt zum ersten Mal gesagt, wo er hat gemerkt, dass ich irgendwo darauf reagiere, aber er hat auch gemerkt, dass ich genau Bescheid weiß, weil ich habe keine Angst davor, wenn sie gucken kommen, weil man sieht nichts Negatives. Und dann kam die Sache der Sportschütze. Und dann hat er gesagt, ja, dann knallt uns einfach ab. Andrea, die Sendung geht zu Ende, du hörst das im Hintergrund. Ich biete dir jetzt noch an, dass du dich gleich mit meiner Psychologin unterhalten kannst. Würde ich für richtig erachten. Das heißt, wir rufen dich gleich nochmal an. Ich kann dir nur sagen, lass dich nicht einschüchtern. Und wenn das hier schon solche Dimensionen angenommen hat, musst du von diesem Mann weg, Mensch. Gut, jetzt richtig. Ich bin in dem Sinne kein Labilchen, aber selber das macht mich, weil ich habe immer gedacht, ich bin stark, aber selbst das macht mich schwach, weil da komme ich nicht mit klar. Ist mir klar. Du legst bitte auf und du wirst gleich nochmal von uns angerufen. Alles klar. Okay, tschüss Andrea. Danke. Tschüss. Ihr Lieben, in der Technik, heute Nacht Jeanette Krause, morgen Radio 1 Live, WDR Fernsehen, Punkt 1 Uhr, hoffentlich Punkt 1 Uhr, Domian mit dem Thema Schlafen. Ganz viele Schlafgeschichten. Ich bin gespannt auf euch. Bis dahin. Ciao.